Vorteilhafte Farben. Allzeit schick statt à la mode. Mit Hohnheim und Richards. Es ist eine Unnatur, eine bestimmte Modefarbe aufzustellen. Und es ist noch unnatürlicher, dass diese Farbe pflichtschuldigst getragen wird. Ob sie kleidet oder ob sie die Trägerin zur Vogelscheuche macht. Die Farben und ihre Kombination sind so außerordentlich zahlreich, lassen sich doch allein die 7 Farben des Regenbogens mehr als 5000 Mal umstellen. Wir müssen uns daher auf das Wichtigste beschränken. Rot und Grün, Rot und Blau, Rot und Blaugrün, Rot und Ultramarin mit Gold aufgeputzt, Rot und Gold mit Schwarz, Rot und Gold mit Weiß, Rot dem Karmesin genähert und Goldgelb mit Weiß, Zinnober und Grasgrün mit Weiß, Zinnober und Blaugrün, Zinnober und Berliner Blau, Zinnober und Gold mit Weiß oder Schwarz, Zinnober und Gelb mit Weiß und Schwarz, Ziegelrot und Berliner Blau, Ziegelrot und Indigoblau, Ziegelrot und Blaugrün, Ziegelrot und helles Gelbgrün, Ziegelrot und Orange, Karmesinrot und Gold, Karmesinrot und Kanariengelb, Karmesinrot und Gelbgrün mit Weiß, Karmesinrot und Grün, Karmesinrot und Meergrün, Karmesinrot und Grün mit Weiß, Karmesinrot und Gold, goldgelbe Seide, Karmesinrot und Berliner Blau mit Weiß, Purpur und Karmesin, wenn Purpur eine Schattierung von Karmesin ist, Purpur und Goldgelb, Purpur und Gold, Purpur und Gelbgrün mit Weiß, Purpur und Grün, Purpur und Grün mit Weiß, Purpur und Grün mit Weiß und Schwarz, Purpur und Meergrün, Purpur und Berliner Blau mit Weiß, Purpur und Kanariengelb sehr lebhaft, Purpur und Spangrün lebhaft, aber hart, Kanariengelb und Karmesin sehr lebhaft, Kanariengelb und Gelbgrün sehr lebhaft, Kanariengelb und Grüngelb sehr lebhaft, Kanariengelb und Violett, Kanariengelb und Lila mit wenig Schwarz, letzteres darf aber nur mit Lila in Berührung treten, Orange und Ultramarin, Orange und Berliner Blau, Orange und Ultramarin mit Weiß, jeweils sehr lebhaft glänzend, Orange und Grün, Orange und Violett, Orange und Violett auf Grün oder Grün-Gelb, Orange und Lila, Fliederblau, auf Weiß. Gold und Ultramarin, Gold und reines Rot, Gold und Karmesin, Goldgelb und Ultramarin, Goldgelb und Purpur, Goldgelb und Violett, Goldbraun, Dunkelgoldgelb und Grün. Grasgrün und Violett, auch mit Weiß oder Weiß und Schwarz. Grasgrün und Purpur, auch mit Weiß oder Weiß und Schwarz. Grasgrün und Karmesin, auch mit Weiß oder Gold oder goldgelber Seide. Spangrün und Braun. Spangrün und Rot, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Orange, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Violett, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Blau, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Gelb, getrennt durch viel Weiß. Spangrün und Purpur, hart schreiend. Spangrün und Rot, hart schreiend. Spangrün und Orange, hart schreiend. Meergrün und Ziegelrot. Meergrün und Zinnober. Meergrün und Gelb. Meergrün und Karmesin. Meergrün und Violett in bunten Mustern. Meergrün und Purpur in bunten Mustern. Meergrün und Blau in bunten Mustern. Gelbgrün und Cochenille Karmin. Sehr lebhaft. Gelbgrün und Ziegelrot. Sehr lebhaft. Gelb, Grün und Zinnober. Sehr lebhaft. Gelb, Grün und Violett, auch mit Weiß. Gelb, Grün und Purpur mit Weiß. Gelb, Grün und Karmesin mit Weiß. Dunkelgrün, Gelb und Blau. Braungrün und Blau. Berliner Blau und Rot. Berliner Blau und Ziegelrot. Berliner Blau und Zinnoberrot. Berliner Blau und Ultramarin. Berliner Blau und Orange mit Weiß. Berliner Blau und Gold mit Weiß. Berliner Blau und Purpur mit Weiß. Berliner Blau und Lila, Fliederblau. Berliner Blau und Karmesin mit Weiß. Ultramarin und Rot, besonders mit Gold aufgeputzt. Ultramarin und Goldgelb. Ultramarin und Orange. Ultramarin und Orange mit Weiß. Ultramarin und Braun. Ultramarin und Berliner Blau. Violett und Gold. Violett und Goldgelb. Violett und Chromgelb. Violett und Orange als Muster auf grünem oder gelbgrünem Grunde, auch auf weißem Grunde, wenn das Violett einer hellen Nuance Lila angehört. Violett und Lichtgrün. Violett und Grasgrün, auch mit Weiß oder Schwarz auf Weiß. Violett und Meergrün in bunten Mustern. Violett und Spangrün durch viel Weiß getrennt. Violett und Berliner Blau. Violett und Hellchromgelb mit Schwarz, wenn Schwarz nur mit Hellviolett in Berührung tritt. Lila, Gelb, Blau und Rot. Lila, Grün, Rot und Blau. Violett, Gelb, Blau und Rot. Violett, Grün, Rot und Blau. Purpurrot, Grün, Berliner Blau und Gelb. Purpurrot, Weiß, Berliner Blau, Weiß und Gelb. Purpurrot, Hellgrau, Berliner Blau, Hellgrau und Gelb. Berliner Blau, Grün, Purpurrot und Gelb. Orange, Grün und Violett. Orange, Grün, Violett und Gelb. Orange, Blaugrün, Gelbgrün und Violett. Orange, Spangrün und Violett. Orange, Grün und Violett auf Weiß. Dunkelorange, Braun, Grün und Violett. Hellviolett, Lila, Hellblaugrün und Gold. Rot, einfaches, Grün und Gold. Karmesinrot, Grün und Gold. Karmesinrot, Grün, Gelb mit Orange. Gelb mit einer Schattierung von Rot und einer solchen von Grün. Berliner Blau, Rot, Grün und Gelb. Berliner Blau, Karmesin, Grün und Gelb. Violett, Grün, Rot und Gelb.